1. Sie wünscht, er geliebte wer wie ein Bruder, den ihr Mutter gestillt hat, damit sie in offentlich kussen konnte, 1. Darf er verachtet zu wer den. 2. Sie werden in das Haus ihrer Mutter und in das Zimmer ihrer Geburt führen, im dort gewursten Wein und Granatapfelsaft anzubieten. 3. Moge sein Link hand mein Haupt stutzen und sein Rechter hand mich umarmen. 4. Ich beschwor euch, tochter Jerusalems, weck die lieb nicht auf und stort sie nicht, bever sie sich von selbst entfaltet. 5. Where ist die aus der Wildnis heraufsteigt, sich auf ihren geliebten stutzend? Unter dem Apfelbaum habe ich dich erweckt, dort hat dein Mutter dich unter Schmerzen geboren und dir das Leben geschenkt. 6. Lege mich wie ein Siegel in dein Haus und wie ein Siegel in deinen Arm, denn die Liebe ist stark wie der Tod und die Leidenschaft unerbittlich wie das Totenreich. Ihr Glut ist ein Flamm des Herrn, ein Machtiges Feuer. 7. Zahlreich wasser können die Liebe nicht loschen und Strom vermogen sie nicht zu überfluten. Wird jemand den gesamten Reichtum seines Hauses für Liebe hinchben, so wird darf er nur verachten ernten. 8. Wir haben ein klein Schwester, die noch kein Brust hat. Was sollen wir im IT unsere Schwester tun, wenn sie umwerben wird? 9. Wenn sie wie ein Mauer ist, wer denn wir einen silbernen Sinnenkranz auf errichten, ist sie jedoch wie ein Tur, wer denn wir sie mit einer Seidenball sitchen. 10. Ich bin wie ein Mauer und mein Brust gleichen Termen, der Dirch fand ich in seinen Organ Frieden. 11. Salomo bisas einen Weinberg in Bullhammen, den erpackten Übergab, wobei jeder für dessen Ertrag tausend Silberscheckel zahlen sollte. 12. Mein eigener Weinberg steht mir zur Verfügung. Die tausend Scheckel sind für dich, Salomo, und 200 für die Hutter seines Ertrags. 13. Du, die du in den Garten wohnst, Freund lauschen auf den Stimm, lass mich sie horen. 14. Fliehe, mein Geliebter, und sie wie ein Geselle oder ein junger Hirsch auf den Balsenbergen.